Bel giorno, Pino, infine, cemo, avante! Ausgelesen für heute, Ser Matteo. Mein Wort, seid ihr vom Himmel? Was stört ihr mich? Wer seid ihr? Ernstlich, Ser Matteo? Indessen ihr den Dante in Musik setzet, rückt der Barbar vor die Tore. Bald ist er da und nimmt unsere Weiber. So ein Todesca zieht ihm Hand und Dreh in seinen Spieß. Ihr seid wohl selber einer. Ich bin der Erzengel Gabriel und töte den Drachen. Mörder! Merkt ihr denn nicht? Ich markiere den Feind. Hoch die Bibel und nieder mit dem Papstgesindel. Her mit einem schönen Dolche. Gebt acht, Ser Matteo, schon sehe ich Gavanias Stierhörner über eurem Haupte sich finden. Die Fahne des Glaubens flattert. Holla, die Schlüssel der Stadt. Ecadi? Como corpo morte cade. Das endet den Gesang. Ich rat euch, geht ins Haus, verschanzt euch. Die Barbaren, hört ihr nicht? Trapp, trapp, schum, schum, trapp, trapp, schum, schum. Blut, Pest und Schändung, seht, ich meine es gut. Ihr seid der Teufel. Geht, geht, ich schließe euch auf. Nein, keinen Widerstand, ich kann auch streng sein. Hinein mit euch. Eroberung, Kriegsbeute, einen Gefangenen. Wetterwendisch ist das Schlachtenglück, als wie der Hahn auf dem Turme, drum im Sturme fasst es beim Genick. Sieh, da späht ein süßer Frauenblick. Warte, Kind, bald bin ich dir zurück, als wie der Hahn, als wie der Hahn.